Hallo. Hi. Wer ist da? Ist da der Batman? The Improve. Hä? The Improve. Wer bist du denn? Hä? Ja, The Improve. Ja, wo hast du meine Nummer denn her? Ja, hab sie von dir. Wann? Ja, die hast du mir mal gegeben, das war schon lange her. Und warum speicherst du sowas? Was? Willst du mich jetzt kennenlernen oder was? Was? Willst du mich jetzt kennenlernen? Nö. Suchst du noch einen Freund oder was? Hä? Soll ich mich bei dir melden, wenn ich mit einem Freund die Freundschaft kündige? Hä? Warte mal, ich höre voll das Rauschen. Ja? Ich ruf nochmal an. Nee, nee, komm. Hör auf. Gib mal deinen... Oh, du bist ja voll die Schwottel, Alter. Gib deine Nummer doch im Channel, Alter, wenn du jemanden kennenlernen willst.